La Boom Deluxe. Hallo und herzlich willkommen bei La Boom Deluxe. Mein Name ist Heinz Reich und ich bin hier wieder mal nicht allein. Das freut mich total. Heute hier bei mir live im Studio Efi und Kai Barton, die mit ihrem Projekt Trendwende beim Rave the Planet am 12. Juli in Berlin auftreten. Und der 12. Juli ist, wenn ihr auf den Kalender schaut, morgen, meine Damen und Herren. Efi, hallo. Hallo Heinz, danke für die Einladung. Schön, dass du wieder da bist. Hallo Kai. Hallo, auch von mir danke für die Einladung. Und da sind noch zwei links im Bild. Wer sind diese Dame und der Herr? Ja, das ist einmal die Pauna. Genau. Hallo, danke schön auch für die Einladung. Freue mich heute hier super zu sein. Super, dass du da bist. Und dann haben wir noch den Nuno mitgebracht. Hallo, thank you for the invitation. Aus Lissabon. Genau, lebt aber auch in Wien, genau wie die Pauna. Sehr schön, ja. Kai, Trendwende verbindet ja internationale Künstlerinnen aus Europa und Indien in Kooperation mit der privaten Hochschule 3IS, 3IS, weiß nicht, wie spreche ich das aus? Also ich spreche es immer 3IS aus, aber das ist tatsächlich eine sehr gute Frage, die ich mir noch nie gestellt habe. Weil es ist eine französische Hochschule. Es ist eine französische Hochschule, genau, ja. Aber die machen auch englische Classes, also wahrscheinlich geht beides. Und gemeinsam mit dieser privaten Hochschule und einem gewissen Bootcamp Goa, ja, werdet ihr zu Gast sein bei Rave the Planet in Berlin und werdet dort ein Zeichen für Frieden und Abrüstung setzen. Genau. Neben dieser politischen Botschaft, habe ich gelesen, liegt ein großer Fokus auf kultureller und musikalischer Bildung. Mhm. Mit dabei sind namhafte Acts wie Bloody Mary, Robert Babich, besser bekannt als Rob Acid und Tom Wax, aber auch spannende Newcomerinnen. Beim Rave the Planet gibt's außerdem eine Rede zu Empowerment von Emily aus Wien. Mhm. Und eine Afterparty sowie einen Clean-Up-Day. Genau, ja. Ihr zwei, also Efi und Kai, ihr engagiert euch außerdem für Szenearbeit in Wien und ihr setzt mit eurer Connect-Reihe auf anspruchsvollen und eigenständigen Sound ein bisschen so abseits der Trampelpfade, oder? Kann man, glaube ich, so zusammenfassen. Hast du sehr schön zusammengefasst. Danke, ich habe mich am Kopf gekratzt und mir diesen Text überlegt. Auf jeden Fall schön, dass ihr heute hier seid, um mit uns über eure Visionen, Herausforderungen und Projekte zu sprechen. Fangen wir an mit Rave the Planet, denn das ist morgen in Berlin. Genau, richtig, ja. Also zunächst mal, wenn jemand in Berlin ist oder bei Berlin ist oder vielleicht sogar kurzfristig von Wien nach Berlin möchte, dann nur zu. Wir erwarten um die 500.000 Leute. Und für alle diejenigen, die jetzt Rave the Planet nicht kennen oder vielleicht schon davon gehört haben, das wird veranstaltet von Dr. Motte und seiner Frau Ellen und einem großen Team, was noch da hinten dran steht. Und ist im Prinzip, ich will jetzt nicht sagen die Fortführung der Love Parade, aber Dr. Motte hat damals die Love Parade gemacht, das ist vielleicht noch ein Begriff. Und wurde jetzt ins Leben gerufen vor fünf Jahren, zur Erreichung eines Status der UNESCO, und zwar als immaterielles Weltkulturerbe. Und jetzt ist Berliner Techno offiziell seit letztem Jahr UNESCO, immaterielles UNESCO-Weltkulturerbe. Wer hätte das gedacht? Ja. Was motiviert euch, dieses Projekt immer wieder mitzugestalten? Ihr seid ja jetzt schon zum dritten Mal beim Rave the Planet in Berlin dabei. Es ist natürlich nicht nur das Erreichen des immateriellen Weltkulturerbes, das haben wir jetzt ja auch geschafft, aber es ist einfach eine riesengroße Friedensdemo auch. Also wir sind sozusagen für Gemeinschaft, für Inklusion, für, also da ist so eine Energie, die da freigesetzt wird, wenn so viele tausend Menschen friedlich zusammenkommen und zusammen sozusagen im Beat sich vereinen und nicht so das Trennende im Vordergrund steht, sondern das, was uns vereint, nämlich die Freude, gemeinsam zu sein und gemeinsam was zu gestalten. Und das ist Wahnsinn, was da auf den Straßen in Berlin los ist. Also welche Nationen da zusammenkommen. Und das ist einfach wahnsinnig beeindruckend. Und das treibt uns immer wieder an. In Zeiten wie diesen ist es nötiger denn je. Super, also wer schnell mal nach Berlin will, morgen gibt es einen guten Plan. Genau, und ich möchte vielleicht noch ergänzen, das wird manchmal vergessen bei der Sache, es handelt sich hier auch um eine Demonstration. Ne? Also das heißt, diese Wagen, die da mitmachen, diese Trucks, wovon wir auch einen machen. Jeder Wagen steht für ein bestimmtes Thema und dafür wird dann jeweils individuell demonstriert. Bei uns ist es in diesem Fall Abrüstung auf allen Ebenen. Eine Tanzdemonstration. Genau. Ohne Hassreden, das ist auch also ja. wichtig. Also Love, Peace and Unity in Berlin morgen bei Rave the Planet. Da seid ihr unter eurem Moniker Trendwende unterwegs. Mhm. Great. Just great. Fine job. Really, well done. Really. Perfect. All right, shut up. Stop talking. Just stop. Jesus Christ. Play some fucking records. FM4. hier bei mir live im Studio, Evi und Kai Barton. In Wien habt ihr auch eine Veranstaltungsreihe, die heißt Connect. Genau. Und ich glaube, da kommen auch Nuno und Pauna ins Spiel, oder? Ja, und zwar, wir haben die Alex, die Pauna, kennengelernt als herausragende Artist. Und sie ist einfach von ihrem Sound direkt herausgestochen, als wir sie zum ersten Mal gehört haben. Und Nuno ist der Lebensgefährte und macht eben auch einen sehr individuellen, sehr hypnotischen, sehr technoiden Sound, der in der Stadt ja leider nicht so häufig ist. Oder zum Glück, sonst würden wir ihn nicht machen. Ne? Ja, was kann ich dazu sagen? Also du hast schon erzählt, wie wir uns getroffen haben. Es war auch für mich wirklich sehr besonders und toll, einfach weil ich noch gar nicht so lange in der Szene bin. Und dann Gleichgesinnte zu finden und Leute, die auch einfach den gleichen Anspruch an Musik haben, tut einfach gut. Und da kann man dann auch natürlich Kräfte zusammen tun und gestalten und die Szene ein bisschen mit beeinflussen. Ja. Wir werden dann auch vor deinem Set, das du spielen wirst, noch ein bisschen plaudern, Paula. Und jetzt hören wir als erstes ein Set von Nuno. Nuno, you returned to Vienna about a year ago, if I'm not completely mistaken. I moved, yeah, 1 year ago to Vienna. How has your experience been reconnecting with the city's club culture? What have you discovered so far? It's more trying to get to know the first time than reconnecting. It's been a pleasant process so far because I came and I didn't knew any places, people, the clubs, its culture. And so far it's been very pleasant. I've been meeting people that work towards events and see events and club culture the same way I do. So, yeah, mainly with Kai and Trendwender. We've been involved lately and in numerous discussions about the scene, and it taught me a lot. So far it has been a really quite nice surprise. You are from Lisbon, a city we love to dream about. We love to spend our holidays there, and a lot of people here in Austria have been to Lisbon, and it's for sure one of the most beautiful cities in Europe. You have spent significant time working in Lisbon's music scene. So how would you compare the club cultures of Lisbon and Vienna? Well, they share a lot of the process and the infrastructure of its culture, but I believe in Portugal there was a bit more club culture because we had like more clubs for a longer time and maybe movements stayed prolonged for longer than I see in Vienna. But also here in Vienna, I can clearly see that they share that. There are a few niches with a lot of love for their movements. We are really happy to get to know you now. You're going to play for us more or less an hour. Yeah. What have you prepared for us? It was not like scripted or anything. I basically went with the flow. And it was an afternoon, I think a Sunday afternoon. I just came from Lisbon, from a festival. And I just played ambient and breakbeat. So it was really with the flow. But I hope that it really shows a bit of my character sound-wise. Great. So we have Nuno in the mix with a very special laid-back Sunday afternoon feeling.